Ein blitz- und stinkwütendes Ein-Mann-Empfangskomitee. Doppelpunkt. Kriminalinspektor Gordon. Na, Gardner? Was habe ich denn jetzt verbrochen? Es gibt solche Scherze und solche. Den Ihren finde ich unerheiternd. Wieso? Was ist denn? Ich werde nicht gern an der Nase herumgeführt. Wovon sprechen Sie denn eigentlich, Herr Gott, nochmal? Davon, dass unterhalb von Craig's Point keine Leiche liegt. Sie hörten? Schwarz wird stets gemalt, der Teufel. Kriminalhörspiel in 3 Folgen von Edward Boyd. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim und Marina de Barde. 2. Teil. Die Personen und ihre Sprecher waren Steve Gardiner, Hans-Peter Hallwachs, Jonathan Ketch, Walter Blum, Inspektor Gordon, Werner Schumacher, Captain Bevis, Hans-Jörg Felmi, Judy Clark, Christine Davis, Mrs. McPhee, Anna-Marie Schradig, Elspeth MacDonald, Gertraud Heise, Sergeant Grant, Manfred Reddemann. Regie: Heiner Schmidt.